Während Malia und Malik ihr Zelt aufspannten und sich für die kommende Nacht rüsteten, erreichte der Expeditionstrupp der Kleriker die Bastion der Pappnasen gleich hinter dem Strand der Falklandinseln. Todmüde und einen Tag zu spät in ihrer Planung, schlichen sie sich aus dem Schiff, welches sie außer Sichtweite der Pappnasen festgemacht hatten. Ganz leise besprachen sie ihren Plan, den Pinguinkönig zu befreien. Hey, ihr da! Kommt schon! Schnell, wir haben nur wenig Zeit! Wenn ich das Kommando gebe, gehen alle auf ihre Posten. Es ist sehr wichtig, dass es für die Pappnasen nicht so aussieht, als ob wir sie ausspionieren wollten. Wenn sie euch also erwischen sollten, tut einfach so, als ob ihr euch verlaufen habt. Oder nur die Toilette sucht oder so. Klar? Aber wir wollen sie doch ausspionieren, oder? Natürlich wollen wir das. Wie oft muss ich es denn noch erzählen? Der Plan, der den Klerikern vorschwebt, lautet wie folgt. Wir, also ich und du, werden gleich, wenn wir die Falklandinsel erreicht haben, unsere Posten beziehen und bis zu 2 Tage versuchen, ohne gesehen oder gehört zu werden, alle für unsere Mission wichtigen Informationen herauszubekommen. Durch diesen fürchterlichen Sturm die letzten Tage sind wir allerdings einen Tag zu spät angekommen. Das heißt, dass wir nur einen ganzen Tag haben, bis wir uns ganz offen diesen Pappnasen vorstellen werden. Wir werden freundlich und kooperativ auftreten und diesen Wichten so oft wie möglich Komplimente oder Geschenke machen, sodass wir ihr Vertrauen gewinnen können. Damit sich dann auch noch ihre Zunge lockert, haben wir vorgesorgt und unseren stärksten und besten Wein mitgebracht, den wir dann zusammen mit ihnen trinken werden. Und wenn ich zusammen sage, meine ich natürlich, dass ihr immer, wenn sie nicht hinsehen, euren Wein wegschütten werdet. Ihr sollt doch noch klar denken können, wenn wir zum zweiten Teil unseres Planes kommen. Ja, den Plan weiß ich noch ganz genau. Also hört zu. Ruhe! Ich rede hier. Hey, du bist nicht unser Anführer. Lass ihn doch den Plan vortragen, wenn er das gerne möchte. Ich bin sehr wohl euer Anführer. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann lest dieses Schriftstück, was mir die weisen Kleriker kurz vor unserer Abfahrt gegeben haben. So, und jetzt wünsche ich keine Diskussion mehr darüber. Zum Plan. Sobald wir die Information bekommen haben, die wir brauchen, um den König zu befreien, machen wir uns so schnell und heimlich wie nur möglich aus dem Staub und werden unmittelbar zum dritten und letzten Teil des Planes kommen. Wie lautet der, wenn man fragen darf? Das werdet ihr von mir erfahren, wenn es soweit ist. Wenn ihr jetzt schon so viel wisst, vergesst ihr vielleicht noch etwas. Oder was noch schlimmer wäre, ihr plappert es vor dem Feind aus. Nein, das Risiko will ich nicht eingehen. Also dann, sind alle bereit? Bereit! Bereit? Aber Chef, hörst du das? Was? Was soll ich hören? Na, diese Schritte. Da kommen uns Leute entgegen. Was sollen wir jetzt machen? Keiner versteckt sich. Vermutlich haben sie uns schon gesehen. Lassen wir also das Ausspionieren sein und kommen gleich zur Sache. Still jetzt! Willkommen in unserer bescheidenen Siedlung. Sie müssen diese Pinguine sein, von denen uns die Eichhörnchen unterrichtet haben. Schön, schön. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Was sind das denn für Gestalten? Als ob sie uns Pinguine nicht schon genug ärgern, wenn sie auf ihren Forschungsreisen uns versuchen einzufangen und mit uns zu spielen. Wir sind ja auch so niedlich. Jetzt haben sie sich tatsächlich auch noch falsche Nasen und Ohren angeklebt. Als ob man so nicht mehr sehen könnte, dass das nur Menschen sind. Sprich sie bloß nicht darauf an, klar? Oder willst du unseren Plan gleich zunichte machen? Nicht vergessen, immer schön freundlich bleiben. Ah, ich habe uns gar nicht vorgestellt. Wie unhöflich von mir. Naja, zu meiner Rechten stehen Margarete. Tag, die Herren. Und Alfons. Sie werden sie im Anschluss zu ihrem Schlafgemach führen. Alle anderen hier vor und hinter ihnen sind zu ihrem und natürlich unserem Schutz hier. Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, aber es sind nun mal schwere Zeiten. Für uns alle, nicht wahr? Nach einem langen und verschwiegenen Fußmarsch erreichte die Gruppe aus Pinguinen und Pappnasendelegation die ersten Befestigungsanlagen. Mit Holz hatten die Pappnasen eine prächtige Palisade, die weniger einer Festung als vielmehr einer Zoomauer glich, erbaut. Den Eingang zum Lager zierte eine große Holztafel mit Bildern von allerlei Tieren und Geschöpfen, die der Expeditionstrupp der Pinguine noch nie vorher zu Gesicht bekommen hatte. Nach einer kurzen Lagerbesichtigung wurden die Pinguine zu ihren Schlafgemächern geführt. Bewacht von mehreren bewaffneten Pappnasen sollten sie es sich hier erst einmal gemütlich machen. Drinnen angekommen, konnten die Pinguine sehen, dass das ganze Lager auf den Beinen war. Immer wieder huschten vor ihrem Gemach einzelne Pappnasen vorbei, die Stöcke, Krüge oder prall gefüllte Rucksäcke trugen. Als die Sonne untergegangen war, trat Margarete, die sich vorher ihre Festtagspappnase aufgesetzt hatte, herein. Werte Reisende, wenn Sie mir bitte folgen wollen, das Abendmahl ist angerichtet. Das ließen sich die Pinguine nicht zweimal sagen. Auch wenn sie wussten, dass die Pappnasen ihnen nicht unbedingt freundlich gesonnen waren, ließ sie jedoch der Hunger alle Zweifel vorerst vergessen. Mit knurrendem Magen trollten sich die Pinguine hinter der Frau aus der Hütte und achteten gar nicht auf Helmut und Alfons, die die ganze Zeit am Eingang standen und lauschten. So stark und schlau, wie sie uns beschrieben wurden, scheinen sie ja gar nicht zu sein. Wollen wir sie nicht einfach gleich überwältigen und verschleppen? Das spart Zeit und es bleibt mehr Essen für uns übrig. Nein, die Kleriker zählen auf unsere Loyalität. Wir weichen von unserem Plan nicht ab. Es ist sowieso sicherer, sie erstmal mit einigen Falschinformationen bei der Stange zu halten. Wenn sie später dann den Schatten in die Finger fallen, brauchen wir uns sowieso um nichts mehr zu sorgen. Stell dir nur vor, was passiert, wenn auch nur einer dieser Möchtegern-Pinguine entkommt und sich bis zur Antarktis durchschlägt. Eine Tragödie. Unseren Plan können wir dann vergessen. Also ich weiß nicht. Die sehen viel mehr wie Pinguine aus als wir. Denkst du nicht das? Natürlich nicht. Selbst die Kleriker haben erkannt, dass wir die einzig wahren Pinguine sind. Fühlst du dich denn nicht wie ein richtiger Pinguin? Ich denke schon. Siehst du, ich möchte wetten, dass diese verkappten Vögel ein solches Bewusstsein für das, was sie sind und wie sie auftreten sollten, bei weitem nicht haben. Wenn dieser Plan nur gelingt, dann können wir endlich nach Hause an den Südpol reisen. Wie mir berichtet wurde, wurde da unten bereits alles für unsere Ankunft vorbereitet. Also dann, lass uns zum Abendmahl gehen und vergiss nicht vorher dein Festtagslächeln aufzusetzen. Darf es noch etwas sein, werter Herr? Nein, vorerst nicht. Danke sehr. Ah, Helmut, was ich Sie noch fragen wollte. Ach, ich bitte Sie, nennen Sie mich doch Herr Helmut. Alles andere wäre zu direkt. Meinen Sie nicht auch? Oh, pardon. Ich, würde gerne mehr über Ihren Stamm erfahren. Seit wann leben Sie hier auf dieser wunderschönen Insel? Wir leben hier schon immer und werden hier auch immer leben. Wollen Sie vielleicht einen Schluck Ihres Weines? Ja, danke. Oh, wie interessant. Können Sie mir hier vielleicht ein paar Reiseziele empfehlen? Interessante Berge, gefährliche Schluchten und dunkle Verstecke zum Beispiel? In meiner Freizeit wandere ich für mein Leben gerne. Oh ja, das Moor im Nordosten ist sehr gruselig. Aber wenn ich es mir recht überlege, sollten Sie da lieber nicht hingehen. Nein, das wäre nicht gut. Sehen Sie sich lieber unsere Steilküste im Südwesten an. Sehr eindrucksvoll. Ja, ja, aber bitte erst, nachdem wir diese eine Geschichte hier erledigt haben. Hey, Margrethe, komm doch mal her. Das war ja einfacher als gedacht. Jetzt solltet ihr aber auch mal etwas sagen. Ich will nicht, dass es so wirkt, als ob nur ich unser Wortführer bin. Okay, Chef. Hallo? Sie nennen sich doch Pappnasen, nicht wahr? Sprich sie bloß nicht darauf an. Die ganze Zeit frage ich mich schon, ob es nicht vielleicht mit dem, was Sie da an Ihrem Kopf, naja, was Sie da aufhaben, zu tun hat. Das, was wir so heißen, ist wahr. Unser Name ist schon sehr alt, lässt aber keinerlei Rückschlüsse auf das, was wir tragen, mehr zu. Ich muss auch zugeben, nicht ganz genau zu verstehen, was Sie denn mit, was wir auf der Nase haben, meinen. Ich denke, es ist nun doch Zeit, ins Bett zu gehen. Gestärkt sind Sie ja nun. Und der Wein hat wohl, wie ich sehen muss, auch schon seine Wirkung entfaltet. Alle noch anstehenden Geschäfte werden wir morgen klären müssen. Wachen! Geleitet diese Herren bitte zu ihrem Schlafgemach zurück und stellt sicher, dass es ihnen dort an nichts mangeln wird. Als alle Pinguine zu Bett gegangen waren, war von Schlafengehen allerdings keine Rede. Geduldig harrten sie in ihren Betten aus, bis auch die letzte Wache auf ihrem Posten eingeschlafen war. Es dämmerte schon, als sich der Expeditionstrupp so leise und schnell wie möglich aus dem Lager entfernte. Siegessicher und ohne zu ahnen, welche Gefahren im nordöstlichen Moor wirklich auf sie lauerten, rannten sie dem vermeintlichen Versteck des Königs entgegen. Zur gleichen Zeit, aber viele Kilometer entfernt, wurden Malia und Malik bereits von der Sonne, die nun langsam über den Horizont stieg, geweckt. Noch ganz verschlafen, packten sie ihr Hab und Gut in die Rucksäcke und aßen zum Frühstück ein wenig Fisch und Beeren aus den umliegenden Sträuchern. Danach machten sie sich auf, den Berg mit den drei ganz markanten Spitzen zu besteigen.